dann viel gebetet in der Zeit, innerlich in mich hineingebetet, weil äußerlich ist es nicht mehr gegangen. Und es hat irgendwann einmal bei mir Klick gemacht. Also ich sage, ich hab die ersten Dinge gesehen in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Sowas kann das menschliche Auge nicht erblicken, was ich alles... Sag, das war wie ein Wahn, war das. Das hat angehalten von 6 Monaten ungefähr, ja, 6, 7 Monate pur. Also das ist wie, wenn man unter Dauerdrogen steht, denke ich mal, oder Dauersäufer ist, dass man sagt, man hat den ganzen Flash, aber wie gesagt, das war ein Dreivierteljahr gar nichts. Dann nach und nach, Stück für Stück, ich habe dann auch wieder zum Essen angefangen, wieder Ding, weil das ist alles nichts gegangen. Ich konnte nicht schreiben, ich konnte nicht denken, gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas ins Getränk bekommen, vielleicht auch auf längerer Zeit. Der Doktor, ich hatte einen Doktor, der hat irgendwie Mitleid gehabt, der hat mir dann eine Tablette gegeben und hat gesagt, nimm mal die Tabletten, probier die Tabletten aus. Ich konnte für 2 Stunden denken, dann habe ich halt zu dem Doktor gesagt, ob ich nochmal an die Hand gucke. Er weiß leider nicht mehr, wie die Tabletten geheißen haben. Und dann ist es wieder losgegangen. Also wie gesagt, also ich habe da Ärzte hier berichtet, da, ich muss ehrlich sagen, wenn ich an das zurückdenke, was mir da alles passiert ist, da... Sobald ich aus dem Haus gegangen bin, war die Polizei in der Nähe. Wo ich hingegangen bin, war die Polizei in der Nähe. Aber nicht irgendwie sagt, dass man das auffällig wäre, sondern mehr für dich ersichtlich, für andere Leute eigentlich mehr oder weniger, dass du psychisch krank bist. Meine Mama hat dann immer gesagt, das ist ein Zufall, das ist ein Zufall. Mittlerweile sagt sie selber, das ist kein Zufall mehr. Als das dann mit meinem Onkel gesehen hat, hat sie gesagt, genau so bist du damals da gesessen. Genau wie er damals, also ich meine, jetzt ist er 3 Monate tot. Aber in dieser Zeit, wo er war halt ungefähr Vierteljahr war er noch dann da, öfter mal zu Besuch, dann sagt meine Mama, genauso verrückt wie der Onkel jetzt da sitzt, genauso verrückt bist du da gesessen. So, die Onkels hatten einen Handel mit Fahrzeugen gehabt? Die haben halt, das heißt, der Staatsanwalt hat Sachen von 15 Jahren, von 10 Jahren, der hat alles rausgesucht. Der hat, egal ob jetzt der Unfall passiert ist oder nicht passiert ist, er hat ihm einfach alles, die haben sie das über, die haben ein Rundschreiben an die Versicherungen gemacht und jeder Fall, nicht einmal der unlegalste Fall, also wirklich der, wo wirklich richtig passiert ist, der ist als Versicherungsbetrug ausgelegt worden, der nächste als Versicherungsbetrug. Zu mir hat es passen, wenn ich das jetzt nicht angebe, dann werde ich sofort eingesperrt. Ich habe gesagt, ich gebe trotzdem nichts oder dann sollen sie mir bitte einsperren, weil ich kann nicht was unterschreiben, was ich nicht getan habe. Das gesagt hat mein Onkel durch das, dass dann 6 Monate auf Stadelheim, 6 Wochen auf Stadelheim eine durch haben, der ist halt dann schwach geworden. Der hat gesagt, der kann nicht mehr, den haben sie dann in die Krankenstation. Da hat er gar keinen Beschluss nicht gehabt, dass er ihn einsperren dürfen hat. Er hat zum Onkel gesagt, er hat den Beschluss. Da ist eine Aussage da, darum durfte er inhaftiert werden. Der Beschluss ist nie zum Vorschein gekommen, es gab keinen Beschluss. Und wer das jetzt zum Schluss aus sie werden wollte, weil er gemerkt hat, mir geht's an die Wäsche, dass er an mir gar nicht mehr keine Ruhe mehr gibt, hat er gesagt, er legt beim Staatsanwalt, hat er in der Verhandlung gesagt, ich lege für sie die Hand ins Feuer. Dann ist der Staatsanwalt aufgesprungen und hat gesagt, ach, das geht ja wohl gar nicht. Und er hat gesagt, jetzt ist er tot und meine Pflichtverteidigerin hat mir zur Antwort gegeben, das wird ein Mammutverfahren, das kommt alles nochmal von vorne, wenn es blöd läuft. Also die letzten 13, 14 Verhandlungen, die sind für nichts. Es geht nochmal von vorne mit kompletter neuen Zeugenladung. Und sagt selber, um Gottes Willen, das ist doch der Onkel, der für sie so gut ausgesagt hat. Sag ich, ja, habe gesagt, ob es der Onkel ist oder der Richter, die sind alle weg. Alles, was für mich irgendwie noch einen Pluspunkt gelassen hat, das ist weg. Sag, ja. Schildern Sie doch noch einmal diese Hausdurchsuchung. Es war wie spät am frühen Morgen? Das war vielleicht 10:30, 6. Ich weiß das nur genau, was heißt genau, konnte ich nicht sagen. Ich weiß halt nur, weil ich war vielleicht einmal im Höchstfall. Etwa 7 Uhr? Nein, 5:40, 5:35, es war so ein Dreh und dann zwischen 5:30 und 3:15. Ja. Da hat es an der Haustür unten, ich habe das erst nicht mitgekriegt gehabt. Der Verlobte zu mir hat gesagt, das glaube ich hat Katz was runtergeschmissen, weil es so geschäbert hat. Ja. Und bis ich dann, weil ich meine, ich war nackt, ich brauchte nicht umeinander, ich bin dann raus, also vom ersten Stock, aber vom Schlafzimmer aus der Tür geschaut, weil man denkt, vielleicht ist irgendwas, dass wirklich die Katze ist. Auf einmal stürmen da, das war ja unmenschlich, das ist eine ganze Horde von Polizisten mit schusssicheren Westen und Pistolen in der Hand, die nur noch geschrien haben, raus, raus, die sind bewaffnet, die sind bewaffnet. Uns war überhaupt gar keiner bewaffnet, das war ja das Schönste, weil man aus dem Bett raus, raus, die sind bewaffnet, und wie gesagt, bis wir überhaupt rumschauen können, haben wir in jedem Raum eigentlich schon 5 bis 10 Polizisten gestanden. Die haben dann die Plastikpistolen von meinem Sohn, der ist kleiner, der war zu dem Zeitpunkt 7, dem haben sie aus der Spielzeugkiste die Pistolen, also das Plastikzeug raus, haben es am Boden am Wohnzimmer hingelegt und haben es fotografiert. Auf meine Frage, was das überhaupt soll, warum das eigentlich Andreas sein Spielzeug fotografiert wird. Ja, das sind Beweismittel. Also das war eine ganze Kiste voll Kinderspielzeug. Wie viele Polizisten insgesamt? Das waren locker 100. Und also die kamen alle in das Haus gestürmt? Die ist dann reingestürmt, ist ja gar nichts. Jetzt sagt dadurch, dass der Polizist, der hat erst die obere Scheibe eingeschlagen und dadurch, dass er mit der Hand nicht die Türklinke öffnen konnte, hat er die zweite Scheibe, weil das ist so eine Tür gewesen, so eine Milchglastür mit 6 so kleinen Scheiben. Und da hat er die oberste eingehauen, weil er gedacht hat, er kommt dann an die Türklinke, was er nicht geschafft hat. Dann hat er die zweite eingehauen. Ich habe dann bitte darum, nach der Hausdurchsuchung habe ich gesagt, bitte macht mal die Scheiben ein. Ich sage, ich habe Kinder daheim. Als Dankeschön ist mal Holzplatte reingemacht worden. Mhm. Und das aber auch nach meinem 5., 6. Mal anrufen, habe ich gesagt, bitte, da kehrt eine Glasscheibe ein. Ich sage, das ist ja unsicher, ich habe Kinder daheim, man weiß ja nie. Nein, das bezahlen sie nicht. Und das dann weitergegangen, als wir gesagt, das durfte von der Familie her, es durfte sich keiner mehr bewegen. Es ist Jugendamt eingeschritten gewesen. Sie waren gar nicht angezogen? Na, ich durfte mich auch nicht anziehen, also abgesehen davon. Ich habe dann auf mein Drängen hin, wo ich dann gesagt habe, da kann ich mir bitte was anziehen, wenigstens eine Unterhose und was drüber ziehen. Ich habe gesagt, hab dann nach 2, 3 Minuten nach Betteln und Dringen, hat er gesagt, ja, aber ich stehe daneben, so, ja, ist mir egal, aber bitte mir Unterhose und mein T-Shirt anziehen lassen. Und wie gesagt, bin ich dann angezogen, habe mir jetzt dann vor lauter Angst, muss ich ehrlich sagen, ein Tröpfchen in die Hose gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe nicht mehr Kinder und habe nicht mehr gewusst, was los ist. Dann haben wir dann Leibesvisitation gehabt, ich musste mich dann nochmal ausziehen. Da war dann ein Herr mit dabei, zu dem Herrn habe ich gesagt, ob er bitte sich umdrehen könnte, weil ich mag das nicht. Nach dem zweiten, dritten Mal haben dann die Polizistinnen gesagt, er soll sich doch bitte mal umdrehen, dass sie die Leibesvisitation machen können. Das ist dann erst gemacht worden, aber bei uns durfte sich im Haus keiner bewegen. Also die Kinder, die wurden zur Schule gebracht von der Polizei und vom Jugendamt. Wie viele Kinder? Ich habe 2 Kinder und von meiner Cousine, der Sohn war nur da, also insgesamt waren es 3 Kinder. Der Große war seinerzeit jetzt so 17, 4 Jahre ist her, der war 13 und der Kleine, der war 7, der wird jetzt 11. Und dann hatten die Polizisten bei dieser Hausdurchsuchung was gemacht? Wo hatten die sich aufgehalten? Die haben sie in all eben, ist es unerklärlich gewesen, weil gut, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen nicht Raucher, halt durch die Stresssituation fange ich halt wieder ab und zu eine O zum Raucher. Mein Verlobter durfte keine Raucher, meine Mama durfte sich keine Zigarette anzünden, es durfte sich weder einer was eine Zigarette anzünden noch trinken, sie mussten alle sitzen bleiben. Und wurden, also wie gesagt, wir sind mal einzeln, ich bin im Zimmer von meinem Kleinen gesessen, da waren ungefähr 5, 6 Polizisten in dem Zimmer, währenddessen das Schlafzimmer 4,5 Stunden lang abgeriegelt war. Also ich durfte mich da nicht bewegen und wenn ich aufs Klo müssen habe, da war der Polizist, also Polizistin mit dabei, die ist mit aufs Klo gegangen. Ich habe mich nicht alleine bewegen dürfen, keiner von uns. Was hatten die Polizisten denn da alles so gemacht? Hatten die sich da irgendwo aufgehalten in einem der Räume? Das war das so, ich habe den, durch das, ich meine, wir haben ein schönes Haus gehabt und da war ja noch heile, heile Welt. Dann hat der eine Polizist runtergeschrieben, oh, die haben eine Sauna. Dann schreit der andere, hey, cool, hat er gehabt, draußen steht der Pool auch noch. Die haben sich eigentlich mehr oder weniger über die Gegenstände im Haus unterhalten und immer gesagt, ja, das und das und sowas sind Betrüger, habe ich dann noch mitgekriegt. Ich habe gesagt, sie dürfen gerne nachfragen, wo ich die Sachen her habe, damit habe ich keine Angst. Da sind Fahrräder umgedreht worden, Autos sind rausgeschoben worden, also das war, und mitgenommen worden ist eigentlich nur Post und das unrelevant, muss ich sagen, die Post, mein Verlobter war damals Zeuge, dem wurde die Post mitgeklaut, mit unter anderem eine Rechnung von 1 Euro, eine Rechnung von 20 Euro. Und das, was er dann bezahlen wollte, konnte er nicht bezahlen, weil ja die Post verschwunden war. Aus dieser Post hat sich der Staatsanwalt Anklageschrift gedreht und hat meinen Verlobten angezeigt. Und für die jetzt sind es mittlerweile, das waren damals waren es 300 Euro insgesamt noch, für das soll jetzt 18 Monate im Bau gehen. Ja, also man geht ja so schnell nicht ins Gefängnis. Doch, Herr Pohlmann, ich habe die ganzen Schriftstücke da, dass man sieht, er hat eine Sozialprognose gehabt, der Landgericht selber gesagt hat, das ist in Ordnung, der Schaden ist beglichen, es kann eigentlich nicht fehlen. Dann hat dann der Richter von Mühldorf, der jetzt auch mein Richter ist, der neue Richter, einen Beschluss rausgeschrieben, wo man sagt, da stellt es einem die Haare auf, er hat eine Ladung zum Strafantritt bekommen. Also da ist ohne Anhörung, ohne nichts, zack, einfach raus und fertig. Wegen welches Geldbetrages? Er hat wegen einem Geldbetrag, in Anführungszeichen, sind es nicht einmal mehr 200 Euro gewesen. Ich habe ja auch die Quittungen da, dass es belegt ist, aber ich kann es keinem zeigen, weil der Beschluss rechtskräftig ist. Also das ist, ohne dem, dass man sagt, man hat eine Möglichkeit, dass man die Rechnungen, beziehungsweise das, was beglichen worden ist, dass man es bezahlt hat, herzeigen kann, ist der Beschluss rausgegangen, rechtskräftig, jetzt ist die Ladung zum Strafamtsrecht gekommen. Nach Stadelheim? Nein, nach Birna. Das ist am Chiemsee. Mhm. Und Ihr persönlicher Gegner sind ein Polizist oder ein Staatsanwalt? Das, also ich muss sagen, das sind eigentlich die zwei Grausamsten, die wohl bis jetzt erlebt habe. Also wie heißen die beiden? Das ist der Herr Stallinger. Steht ganz viel drin. Das ist auch der Staatsanwalt Brutalo, der das Rentner-Ehepaar inhaftiert hat. Den Mann mit 74 Jahren für 6 Jahre eingesperrt. Weswegen? Die haben Rentner in Kasse Brutal, die haben einen Anlagenberater so und so viel Gelder zugesteuert, der hat es ihnen nicht zurückgegeben, also der hat das Rentnerquartett beschissen. Dann hatte das Rentnerquartett, die Mann, das ist nicht richtig, die haben halt ihn in Gefangenschaft genommen und wollten halt, dass er das Geld wieder rausrückt. Der ist irgendwie dann doch zur Freiheit erlangt, also die haben das irgendwie geschafft und jetzt haben halt das Rentner-Ehepaar wegen Erpressung. Menschenraub. Menschenraub, ja, die hat der Mann mit 74 Jahren, der hat 6 Jahre von dem Staatsanwalt gehabt. Ich meine, ich glaube, ich würde mit einer Million auch wehren. Wenn man halt 1 Million nehmen würde, dann würde ich auch schauen, dass ich es irgendwie wieder bekomme. Und das ist alles der Herr Huber. Alles, das ist egal. Wie gesagt, ich habe am 2. Dezember haben wir einen Verkehrsunfall gehabt. Aus was für einer Beweggrundlage oder was da passiert ist. Ja, wo man, ich kann es Ihnen nicht sagen. Der Mann ist aus dem Nichts gekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich muss im Himmel nur dankbar sein, dass man noch am Leben kann. Ich habe 3 Rippenbrüche. Wir müssen noch ein bisschen lauter sprechen, lauter und deutlicher. Entschuldigung, ich habe gesagt, am 2. Dezember haben wir einen Verkehrsunfall gehabt, einen schweren Verkehrsunfall. Der Herr, der uns da reingefahren ist, der ist aus dem Nichts gekommen. Von hinten? Von vorne, also der ist uns vorn rein, da ist der Airbag rein. Also wie gesagt, dass wir noch am Leben sind, haben wir wirklich unserem Herrgott zum Verdanken, weil das war aus dem Nichts, der Mann ist aus dem Nichts gekommen und ist uns reingeschossen. Und ohne Airbag wären Sie tot? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Was passierte denn da genau? Mein Verlobter und ich, wir arbeiten zusammen. Wir sind in die Arbeit gefahren, haben noch für den Chef was zum Trinken geholt, sind wir an die Kreuzung gefahren, die Ampel war grün. Ganz normal, und wenn grün ist, man fährt ja normal, und ich habe auch keinen Gegenverkehr, ich habe gar nichts gesehen. Und in dem Moment, ich habe da gar nicht gedacht, das macht auf einmal einen Schäberer, einen Dummfahrer, puff. Und bis man überhaupt klar denken konnte und überhaupt wieder zu Bewusstsein erlangt ist, hat man gemerkt, irgendwas ist passiert. Ich meine, ich habe nicht mehr atmen können, und wenn mein Verlobter nicht die Autotür aufgerissen hätte mit seiner kaputten Hand, dann war er erstickt in dem Auto, weil die ganzen Dämpfe sind ins Auto rein. Und mein Verlobter hat dann zu dem Unfallgegner gesagt, weil wir haben auch kein Handy nicht dabei, prinzipiell wenig Handy dabei, durch die Überwachungen schon alles, hat dann zu dem Mann gesagt, der ist nicht einmal ausgestiegen, der ist im Auto sitzen geblieben und hat sich nicht gerührt. Das war mal total eigenartig, weil normal steigt einer aus und sagt, mit dem ist nichts passiert. Kann man helfen? Ist irgendwas? Fehlt irgendwas? Nein. Was für Dämpfe waren das? Die Kühlerdämpfe. Also wie gesagt, mir war es auch ein bisschen Ding, vom Kühler und das von der ganzen Ding, das Öl, was ausgetreten ist, der ganze Giftzeug, Dämpfe, die sind ins Auto rein. Mhm. Und ich sag also wirklich, der Notarzt hat selber gesagt, sie haben nur Glück gehabt, dass sie aus dem Auto rausgekommen sind, weil durch das, dass die Rippen nur gebrochen waren, war die Atmung ziemlich schwerfällig. Also das Ein- und Ausatmen, das ist eigentlich schon gar nicht mehr gegangen. Und nach Viertelstunde, ungefähr 15 bis 20 Minuten, ist erstmal der Notarzt gekommen, obwohl das Krankenhaus kein Kilometer nicht entfernt ist. Ja. Und ist derjenige verurteilt worden? Na, es hat dann der Polizei, also die Polizei, das war die Bereitschaftspolizei München, die den Fall aufgenommen hat. Die waren gerade per Zufall vor Ort. Und wie gesagt, der Polizist hat mir aus diesem Fall eine neue Anklage gestrickt und hat mir geschrieben, das ist Verdacht des Versicherungsbetruges. Und hat halt geschrieben, weil ich angeblich hätte ich kein Licht nachts nicht angehabt. Wiederum hat er mir aber meinen Scheinwerfer schon bei dem Abschleppdienst rausgestohlen. Also der vom Abschleppdienst hat gesagt, nein, also ich habe ihre Teile nicht, die hat der Polizist von der Kripo Mühldorf ausgebaut, der Herr Huber. Dann habe ich es ja gewusst, weil vorher habe ich nicht einmal gewusst, dass das Auto sichergestellt ist. Ich habe gar nichts gewusst von dem. Und wie gesagt, aus dem hat er jetzt wieder einen neuen Anklagepunkt gemacht, obwohl ich gesagt habe, wir haben nicht einmal gewusst, wo der Mo herkommt, wir haben den Mo nicht gesehen, gar nichts, der ist uns reingeschossen und fertig. War das an der Kreuzung? Das war direkt an der Kreuzung, ja. Und Sie hatten grün? Ich habe grün und bin halt geradeaus, also ich wollte nicht nach links, nicht nach rechts, sondern geradeaus weiterfahren. Ganz normal. Ich sage ja, wenn es zur Kollision kommt, also ich kann es Ihnen nicht sagen, es wird auf einmal einen Bump gemacht. Der Mann hat dann auch gesagt, bei der Versicherung, es tut ihm leid, er hat uns die Vorfahrt genommen. Ich weiß es nicht. Mir ist es, ich muss ehrlich sagen, Herr Pohlmann, ich habe damals schon gesagt, ich möchte keine Thesen aufstellen und keinen verdächtigen, aber mir ist es halt irgendwie komisch vorgekommen. 4 Wochen zuvor ist mein Onkel tot, 4 Wochen danach, ich sage ja, das war ja eine Kleinigkeit, was vielleicht noch gewesen, da waren wir wahrscheinlich alle 2 Tage im Auto drin gegangen. Wie viele Onkels waren das? Bis jetzt sind 2, also was heißt 2 Onkels, ich muss sagen, die ganze Familie ist eigentlich ziemlich ausgemerzt, also von 13 Geschwistern sind jetzt nur da von meiner Mama, mit meiner Mama waren es 13 Geschwister, jetzt sind nur 6 am Leben. Und alle irgendwie auf komische Art und Weise verstorben. Der andere Onkel mit 55 Jahren, der hat Blut gespuckt in der Nacht, ich weiß nicht aus welchem Grund, Alkoholiker war er nicht, er hat nicht getrunken, er hat geraucht, normale Zigaretten. Kommt der Doktor, er sagt, der hat Blut erbrochen, der ist tot. Der nächste Onkel, ja, den haben sie in der Pflegeheim eigentlich tot. Mein anderer Onkel, erstickt, tot. Also, 3 Onkels? Ja, es ist Tanten auch schon mittlerweile. Ich habe gesagt, Herr Pohlmann, das ist nur eine kleine Schleife von dem, was Sie können ja nicht, das nicht vorstellen. Leider doch. Es haben schon andere Menschen ähnliche Dinge geäußert. Ich habe gesagt, man kann sich einbilden, aber das Letzte mit meinem Onkel, das ist für mich, wenn ich sage, ich gebe einem Menschen Teledin und Tramadol-Tropfen. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen kundig gemacht im Internet, für was für Wirkungen, was das Zeug überhaupt bewirkt und was es überhaupt macht. Und wie ich danach gelesen habe, dass das Drogenkranke als Ersatzmittel nehmen und ich habe meinen Onkel gesehen, der hat nicht einmal mehr Kaffeetasse heben können, der ist immer wieder zusammengeklappt. Wie war das mit dem Stuhl und dem Fenster gewesen? Ich habe meine Tante gesagt, habe ich gesagt, ist es das eigentlich, weil die Beerdigung war und ich muss sagen, er ist relativ schnell verbrennt worden. Meine Tante hat zwar gesagt, das war sein Wunsch, aber das ist sowas von fix gegangen. Das war also meine Tante, die hat, dadurch, dass die auch, ich meine, auch finanziell angeschossen worden sind, Tante hat keine Arbeit mehr, Onkel ist behindert, einen Fuß. Da hat er gesagt zu meiner Tante, du fahr zum Bekannten hier, da bekomme ich noch ein bisschen Geld. Vorhin sagt er mir einen schönen Gruß und bis es schon ausmacht, er gibt das Geld. Sagt meine Tante, na, ich will dich nicht alleine lassen. Also er sagt, das ist egal, bitte fahr. Und er hat sie eigentlich schon gedrängt, dass sie gehen soll. Sie hat gesagt, sie weiß nicht warum. Dann hat sie nur gutmütigerweise gesagt, sie hat einmal ein Fenster, die haben im ersten Stock gewohnt, ein Fenster, ein Holzstuhl, aber wirklich einen schweren Küchenstuhl hingestellt. Und hat gesagt, falls dir schlecht wird oder es sollte irgendwas sein, dass das halt nicht Ding, du machst das Fenster auf, nimmst Luft oder wenn wirklich was ist, schrei raus. Sie hat gesagt, sie war im Höchstfall 30 Minuten weg und das, und sie sind wirklich, die sind 25 Jahre aneinander geschweißt, also da gibt es normal kein Einzelding mehr da. Und bis sie zurückgekommen ist, sind die Krücken von ihrem Kamin gestanden, dann der Holzstuhl ist nicht mehr da gestanden am Fenster, sondern ganz regulär wieder an der Küche und mein Onkel ist mitten im Wohnzimmer am Boden gelegen mit dem Erbrochenen. Und er war tot? Sagte, ja, freilich. Er war tot? Er war tot, ja. Und der von der Krippe, weil meine Tante gesagt hat, das kann nicht sein, da muss irgendwer nachgeholfen haben, weil mein Onkel hat nicht einmal mehr die Kraft gehabt, eine Kaffeetasse zum Heben. Wer hat das gesagt? Von der Krippe, einer? Meine Tante hat von dem Beamten von der Krippe gesagt gehabt, dass mein Onkel nicht einmal mehr eine Zigarette, also was heißt eine Zigarette, eine Kaffeetasse heben konnte. Ja. Er kann den Stuhl nicht vom Fenster weg, den, wo sie noch eine halbe Stunde zuvor ans Fenster gestellt hat, den kann er nicht innerhalb, den kann er nicht, also er kann den nicht bewegen, den Stuhl, er hat die Kraft nicht dazu, geht nicht. Und dadurch, dass ich ihn selber gesehen habe, muss ich sagen, ja stimmt, er konnte nicht mal mehr eine Kaffeetasse heben. Und der Stuhl war weg vom Fenster, wenn mein Onkel am Boden gelegen ist und meine Tante hat dann zu der Krippe gesagt, es kann nicht sein, dass mein Onkel den Stuhl weggetan hat. Und sie sagt, sie möchte bitte, ob sie die Krippe nicht untersuchen könnte. Sie hat irgendwie den Verdacht, dass da was nicht stimmt. Dann hat er von der Krippe gesagt, das können wir schon machen, aber das müssen sie ja selber bezahlen. Und Geld haben sie ja keins. Mhm. Und meine Tante sagt, ich habe das letzte Mal mit ihrer geredet. Ich meine, sie ist in sich gezogen, sie kann nicht mehr, und sie sagt oft, sie steht am Fenster und weint und wartet halt, dass er wiederkommt. Sie kann es nicht fassen, dass er weg ist und sie kann sich auch nicht erklären, weil der ist ein paar Mal auf Gabersee gekommen, also das ist die Bezirkskrankenhaus, da haben sie dann wieder durchgecheckt. Mittlerweile über 5 Ecken habe ich auch durch Bekanntschaft rausbekommen, dass der Gutachter, der das alles macht und der Doktor mit dem und dem. Also wie gesagt, ich habe auch noch ein paar Bekannte, die halt nicht wissen, dass ich in dem Fall verwickelt bin, die mich so von Mensch zu Mensch kennen, die wo man halt dann immer wieder so eine Sache erzählen, sonst darf ich gar nichts wissen von der Außenwelt. Das ist wie ein Albtraum. Und wenn man nicht den nächsten Tag irgendwie aufpasst, ich sage ja, wie ist da gesehen bei meinem Onkel, ich habe das selber, Chelidin und Tramadol-Tropfen und sowas kriegt man von einem Amtsarzt. Beides, also das muss am Dummen einleuchten, dass man nicht zwei so hochwirksame Medikamente einem Menschen geben kann in dieser Dosis. Ihnen wollte man doch auch was geben. Das war bei der Hausdurchsuchung? Das habe ich getrunken, ja, und da ist mir dann immer schlechter geworden. Also wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, Herr Pohlmann, ich war 6 Monate bis ungefähr 8 Monate überhaupt nicht mehr ansprechbar. Also man konnte mit mir wieder, ich habe kein Geld nicht zählen können, ich habe keinen Stift mit in der Hand halten können. Ich habe mir wirklich nur mit und wirklich sinnlose Dinge habe ich im Kopf gehabt, weil ich gesagt habe, da habe ich mich nicht einmal in meiner Kindheit damit beschäftigt. Das ist mir in dem Moment durch den Kopf geflogen. Aber wie das passiert ist und warum das so passiert ist, ich weiß es nicht. Also ich habe weder telefonieren können, das Telefon ist dann verschwunden, dann ist der Autoschlüssel wieder verschwunden, dann sind Gegenstände wieder in der Wohnung verschwunden und ich war wirklich ein sehr pingeliger Mensch, was Aufräumen betrifft. Und es war auf einmal alles weg. Es sind Papiere im Haus verschwunden, es sind Unterlagen im Haus verschwunden, es ist alles irgendwie, das was mal ein bisschen handgreiflich war und irgendwie gegen die Polizei war, das ist alles weggekommen. Weil er hat ja dann gemerkt, dass er anhand von Unterschriften, ich meine, ich war damals dann schon so schlau und da war ich halt ganz fit dabei. Ich habe ja nicht gewusst, dass das einmal so ausartet. Da habe ich schon gesagt gehabt, so, das kann ja nicht sein, das ist doch nicht die Unterschrift von dem Richter, der das unterschrieben hat, den Beschluss. Man schaut sich Unterschriften an, ich bin nicht von gestern in der Hinsicht, ich passe halt dann schon ein bisschen auf und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe dann auch mit Freunden oft telefoniert und habe dann schon gesagt am Telefon, irgendwie ist das schon komisch, die eine Unterschrift passt nicht mit der anderen Unterschrift. Denn damals, als meine Cousine inhaftiert haben auf Traunstein, das erste Mal wollte ich dann, Freitag war es kurz vor 12, was heißt kurz vor 12, um 11 war es, wollte die eine. Und bevor ich ans Justizgebäude hinkam, wurde vorne die Straße abgeriegelt. Also da hat dann die Polizei, da ist dann in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob das ein Unfall war, für mich hat das mehr als gestellte Szene ausgeschaut, dass ich nicht mehr dass die Staatsanwaltschaft erreiche, dass ich nichts machen kann für meine Cousine. Da bin ich nicht mehr ins Gerichtsgebäude gekommen. Wie war das, die wurden auch mal verhaftet oder der Verlobte? Meine Cousine, die ist am 21. Dezember ist die verhaftet worden. Das war kurz vor Weihnachten, wo sie zum Richter rein wollte und wollte es beim Richter klarstellen, was ihr da unterstellt wird, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Da haben es dann die zwei Polizisten vorm Amtsgericht Müller verhaftet und haben sie zu dem Staatsanwalt, also zu dem ominösen Staatsanwalt auf Traunstein gefahren. Und wenn ich das halt mitgekriegt habe, habe ich halt vor lauter Angst, ich bin dann ein kleines Auto gestiegen und wollte auch auf Traunstein fahren, dass ich meiner Cousine die Zeugnis, ich hätte sie als Zeuge entlasten können und sagen können, nein, das stimmt nicht und hätte halt das zu Papier bringen können. Und wie gesagt, wie ich auf Traunstein eingefahren bin, das war dann ungefähr 20 Minuten vor 12, 10 Minuten vor 12, irgendwas so einem Dreh umeinander, dann war schon in Traunstein die ganze Straße abgesperrt. Also ich bin nicht mal mehr zu dem Gerichtsgebäude gekommen. Ich habe es dann zwar mit umständlichen Wegen schon geschafft, der Polizist hat mir vor der Glasscheibe gezeigt, nein, ich komme jetzt nicht mehr rein. Und per Zufall ist die Türe nochmal aufgegangen, weil irgendeine Justizbeamte, die holt halt raus, logisch Feierabend geht raus und ich bin dann frech reingelaufen. Aber bevor, dass ich zum Justizgebäude komme... Wie war das denn mit dem Verlobten? Der hat eine Ladung zum Strafantritt wegen 200 Euro? Der hat eine Ladung zum Strafantritt wegen Bewährungswiderruf, weil es könnte ja sein, dass er wieder straffällig wird. Also ich habe da das da, wie gesagt, der Bewährungshelfer schreibt, einer hat sich bei ihm nicht gemeldet, was ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Pohlmann, ich habe wirklich alles schriftlich, ich habe das letzte Mal, während der Unfall passiert ist, das war am 2. Also man hat sich bei jedem Bewährungshelfer doch gemeldet? Nein, das war am 2. Dezember, wie uns der Unfall passiert ist, wollte ich den Bewährungshelfer anrufen und wollte ihm sagen, dass er momentan nicht kommen kann, dadurch, dass der Unfall passiert ist. Rufe ich 5-mal an, 6-mal wird mir immer wieder aufgelegt, Handynummer. Dann sage ich, Herr Haberlander, nein, Sie haben sich verwöhnt. Ich weiß sicher, dass es der Herr Haberlander war. Ich habe den telefonisch nicht mehr erreichen können. Jetzt als Dankeschön ist ein Schreiben gekommen, wo drinnen steht, er hält sich nicht an seine Anweisungen. Und es ist davon auszugehen, dass er wieder straffällig wird. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mit was straffällig und warum hält er sich nicht an seine Anweisungen? Wie war denn der Zusammenhang gewesen? Er war erst verurteilt worden wegen etwas? Erst wurde er wurde bei der Hausdurchsuchung damals als Zeuge mitgenommen. Dann ist ihm die Post geklaut worden. Ja. Dann hat er immer Anklage aus dieser... Immer in, laut in das Telefon reinsprechen. Gut. Er hat immer Anklageschrift aus dem Schreiben gedreht. Ja. Wo er mitgenommen hat, obwohl er als Zeuge mitgenommen worden ist. Dann hat der Richter, also in dieser Anklageschrift hat der Richter gesagt, da gibt es nichts, wo man irgendwie verurteilen könnte. Dann hat der Staatsanwalt in der Verhandlung eine Nachtragsanklage gestellt. Hat die Daten umgedreht und hat die Daten und die Zahlen umgedreht. Der hat Summen viermal, fünfmal aufgerechnet, so dass es wieder zu einer Nachtragsanklage gekommen ist. Da war doch Post gestohlen worden, oder? Na klar, der hat ja immer die Rechnungen, ich habe es wirklich, ich kann es ja nicht sagen, Herr Pohlmann, es steht da drinnen, ein besonders schwerer Fall für einen Euro. Er nahm die Dienstleistungen für einen Euro in Anspruch, die er nicht beglichen hat. Ein besonders schwerer Fall. Ja, das ist frech. Mit einer Freiheitsstrafe mit 6 Monaten. Wegen einem Euro. Herr Pohlmann, ich kann es einer vorlesen, ich mache da keine Witze mit sowas und ich darf da nie Lügen erzählen. Ja. Und wegen solcher Dinge war er dann verurteilt worden? Da hat er dann im Amtsgericht Mühldorf hat er 1 Jahr und 6 Monate bekommen zum Absitzen. Dann hat der Staatsanwalt, das war ihm auch noch zu wenig, der 1 Jahr und 6 Monate, und ist in Berufung gegangen. Natürlich sind wir auch in Berufung gegangen. Dann sagt der Pflichtverteidiger von meinem Verlobten in der Verhandlung, er solle doch bitte seinen Mund halten, er wird schon schauen, was man machen kann. Dann habe ich gesagt, na Robert, du kannst jetzt nicht deinen Mund halten. Habe ich gesagt, der hat der Rechnung von 33 Euro 5-mal aufgeschlagen. Der hat frech die Versäumnisdinge und hat die Daten geändert. Und das habe ich dann dem Richter im Landgericht zur Antwort gegeben. Sag ich, schauen Sie bitte mal daher. Habe ich gesagt, das ist eine Summe und nicht 6 Summen. Jetzt steht unten drinnen bei dem Beschluss, es ist richtig, dass es ist richtig, dass ein Fehler unterlaufen ist, dass die Summen öfter angerechnet worden sind. Es wird 1 Jahr und 6 Monate mit Bewährung ist ihm zugesichert worden. Der Staatsanwalt hat natürlich auf mir einen Hals gehabt, weil er nicht festnageln konnte. Er hat ja mit der Hoffnung, er ist ja mit dem 1 Jahr und 6 Monate, war ihm der Staatsanwalt, hat er gesagt, das ist ihm zu wenig, er braucht mehr für diese Tat. Ja, was war denn das insgesamt für eine Tat nun? War doch nicht nur 1 Euro, oder? Das waren insgesamt eine Rechnung von 775 Euro, normale Rechnungen, die zu Hause in der Schublade gelegen sind, die aber schon längst, steht ja auch drinnen, es steht auch in der in der Anklageschrift im Urteil drinnen, dass sie im erheblichen Umfang beglichen worden ist. Ist durch das, dass er die Post weggekommen worden ist vom Polizisten, dass er alles mitgeklaut hat, hat er nie wieder bekommen, konnte er die Rechnungen nicht mehr einbezahlen, ist nicht gegangen. Also etwas, man kann eigentlich sagen, dass ihm dadurch gar kein Vorwurf zu machen gewesen wäre. Es wäre gar nichts, weil es ganz normal, wie gesagt, der hat ihm in die Nachtragsanklage 1 Euro reingeschrieben, dass er ihn dingfest machen konnte. Hat die Zahlen verdreht, die Daten und hat die Summen verdreht, weil ihm ein Richter sagt, bei so einem Haufen, da werde ich jetzt nachschauen, was da stimmt und was da nicht stimmt, oder ich schaue mir genau die Daten durch. Ja. Mit eigener Recherche ist man dann dahinter gekommen, dass er aus 2005, 2006 gemacht hat, aus dem 21.02. hat er den 25.10. gemacht und so hat er das die ganze Zeit gemacht. Ja. Ich meine, ich habe das alles nur da liegen. Daraus kam dann diese Strafe und dann hat man ihnen angedichtet, sie hätten die Bewährungsauflagen nicht erfüllt. Und jetzt ist die Krönung gekommen, weil er merkt, er hat mir nicht kleinschießen können, der Staatsanwalt. Weil er beim letzten Mal hat er mir vorgeschlagen, wenn ich 2 Monate auf Bewährung nehme, kann ich gehen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man ein Staatsanwalt nach 3 Jahren, beziehungsweise jetzt das ist zwar das 4. Jahr, aber ich rechne immer noch auf 3 Jahren, wenn ein Staatsanwalt nach 3 Jahren mit mir erbittert vor Gericht kämpft, dass er mich wegen einer Mücke einsperren oder beziehungsweise dran haben kann und mir dann ab der 12. Verhandlung sagt, 2 Monate, wenn Sie nehmen, dann können Sie gehen. Und dann habe ich mir ehrlich gedacht, nein, jetzt bin ich so lange da gestanden für mein Recht, jetzt halte ich das auch noch aus. Dann sagt die Rechtsanwältin, meine Pflichtverteidigerin, also mir würde es so vorkommen, als wie Sie und der Staatsanwalt einen persönlichen Krieg hier führen. Sag ich, nein, ich führe keinen persönlichen Krieg, aber ich nehme nicht irgendwas an, was ich nicht getan habe. Jetzt habt ihr am 24. Februar Verhandlung. Am 10. Februar wird aber mein Verlobter schon in der JVA Bernau einsitzen. Für 1 Jahr und 6 Monate. Logisch. Für 1 Jahr und 6 Monate? Für 1 Jahr und 6 Monate. Dafür, dass der Polizist dann Briefe gestohlen hat. Ja. Ich sag, das ist nur eine Kleinigkeit. Sie werden das lesen und wenn Sie sich selber Augenschein davon nehmen, dann Sie sagen, welche Justiz, welcher Richter, wer unterschreibt sowas? Und Grammatikfehler. Also ich meine, ich bin ja auch kein Sprach- bzw. kein rechtschreibbewandter Mensch, nicht? Ich habe eine wunderbare Schulausbildung, aber der deutschen Sprache bin ich eigentlich schriftlich schon noch ein bisschen ermächtigt. Und wenn ich das durchlese, welche Fehler da drin sind, dann muss ich ehrlich sagen, was haben Sie bitte schon für Justizbeamte, die solche Fehler durchgehen lassen? Ja, ich kenne sowas. Und dann nur Zahlen, das ist die größte Gemeinheit. Post mitklauen, einen Euro anklagen und dann den einen Euro sogar zweimal aufrechnen, dass es 2 Euro natürlich mehr anhört. Und dann für 1 Jahr und 6 Monate waren es? Der Dritte am 10. Februar für 1 Jahr und 6 Monate eine, der hat den Beschluss kriegt am 27. Am 27. Also kann man sagen, für einen wegen dieses 1 Euro hat er sie nochmal angeklagt. Und darauf basiert dann diese ganze Falschrechnerei. Nicht nur, der hat, also wie gesagt, einmal 33 Euro, einmal 1 Euro. Das sind Bagatellsachen, die man normalerweise zu Hause erledigt, die man auch begleicht, aber nicht begleichen kann, wenn man keine Rechnung hat. Gab es da schon Mahnungen? Nein, gar nichts. Da war noch gar keine Mahnung, da war noch gar nichts. Das sind normale, ganz normale Rechnungen. Ja. Der ist ins Geschäft gegangen, hat die Leute darauf aufmerksam gemacht. Sie haben es mit einem Versicherungsbetrüger, weil jemand, dadurch, dass ich ja für Versicherungsbetrug angeklagt worden bin, ist natürlich der Polizist überall hin, das ist die Autobomberbande. Und würden Sie da bitte eine Anzeige machen? Versicherung hat man, bevor das überhaupt der Richter gesagt hat, ja, ich bin schuldig, die haben mir Schreiben geschickt, wir haben Kenntnis davon erlangt, dass es ein fingierter Autounfall war und bitten, die Summe zu begleichen, Regressansprüche an mich. Mhm. Also wie gesagt, das ist... Was haben Sie denn bisher alles verloren? Haus verloren, Arbeit verloren, eigentlich alles. Es gibt nichts. Meine Kinder und mein Verlobter, das sind mir das Wichtigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Wann wollen Sie Bayern verlassen? Wann wollen Sie Bayern verlassen? Ich bin ganz ehrlich, Herr Pohlmann, wenn ich eine Möglichkeit hätte, dass ich sagen kann, ich kann irgendwo hin mit den Kindern und kann mit meinem Verlobten irgendwo hin, wo ich sagen würde, ich war einmal sicher in meinem Leben. Aber es gibt für mich nicht Kunden sagen, auf dieser Welt, weil dieser Welt kann ich nicht sagen, weil da habe ich die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr. Aber es gibt hier herunten, das ist gleich, ich bin dann ans Arbeitsamt gegangen, und mein Sohn, der verdient 580 Euro Lehrgeld. Ich meine, dafür hat er seinen Führerschein auf Heller und Pfennig bar bezahlt. Er hat mit 17 seinen Autoführerschein. Dann ist mir das vom Arbeitsamt angerechnet worden, seinen Lehrgeldlohn. Dann bekomme ich 90 Euro raus. Und von 90 Euro soll ich eine Schadenswiedergutmachung bezahlen, wenn ich 90 Euro im Monat zur Verfügung habe. Das ist ja dann auferlegt worden. Die hat er auch bezahlt, 20 Euro monatlich. Dann haben wir einmal 140 Euro bezahlt. Der Richter schreibt dann eigentlich, wegen des geringen Umfangs, also wegen des geringen Betrages, kommt es nicht in Betracht, dass man da runtergeht von 1 Jahr und 6 Monate. Der Richter, der das erste Urteil gefällt hat, hat selber schon eingeschrieben, dass er in erheblichem Umfang bezahlt hat. Mhm. Und dass er überhaupt schon, wie gesagt, dass er jetzt einmal sagen kann, wo ist der, in wessen Besitz ist jetzt das Haus und das Grundstück? Das ist wieder, wie gesagt, also das war ja auch nur in Miete, aber wir haben halt wirklich, wir haben Arbeit gehabt, wir haben Miete zahlen können, es hat alles gepasst. Ein gemietetes Haus? Ein gemietetes Haus war das, ja, aber wir waren, ich weiß nicht warum. Wurde das verkauft? Ja, der hat es danach verkauft, das ist eigenartig gewesen. Er hat ja, dann haben Sie ja wahrscheinlich schon wieder ein Anzeichen dafür, denn es ist ja häufig so, dass man Leute irgendwo raus quält und heraus terrorisiert, damit man anschließend die Immobilie mieterfrei verkaufen kann. Das ist ein System. Ich bin ehrlich, ich darin das Haus nicht mehr zurückgehe, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich, vielleicht ist es eine Einbildung, das kann ich nicht sagen. Wurde es verkauft? Das ist verkauft worden und ja. Menschen, die in der Nähe von dem Haus sind, das ist ganz, ganz eigenartig. Ich muss sagen, vielleicht ist es eine Fantasie, vielleicht ist es ein Ding. Da oben ist ein ganz typisches Sterben von Menschen. Da ist ganz in der Nähe, ungefähr 200 Meter gegenüber, ist eine riesengroße Satellitenanlage. Also da ist im Penger für Landkreis Altötting, sind da die ganzen Satellitenträger aufgebaut. Und die Menschen, die da im Umkreis hinten sind, also bei denen stirbt komischerweise immer einer weg. Und ich bin ehrlich, ich bin aus dem Haus nicht rausgekommen, weil ich war verrückt worden. Ich war dann auch zum Schluss, ich bin am Anfang drauf gehängt, aber durch das, dass ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt da drin, oder? War ich eigentlich ganz froh dann. Ich meine, ich habe ja kein Ansehen auch nicht mehr gehabt bei den Nachbarn. Die haben mir, egal ob die Kinder in die Schule gegangen sind, egal wo sie gegangen sind, die haben mit den Fingern auf einen gedeutet, die haben mit einem nicht mehr geredet, also das ist Terror pur war das. Konnte man ihnen irgendwann schon mal irgendeine Straftat nachweisen? Nein. Nein. Nein. Und Sie haben auch keine begangen? ich habe keine begangen und ich habe gesagt gehabt, ich werde das habe ich einem zu Anwalt gehen. Sag ich, sollte ich, egal aus welchem Grund, wenn ich mir heute das nachsagen lassen muss, ich habe meinem Nachbarn einen Versicherungsbetrug gemacht. Der Nachbar verdient, wenn wir haben in einer gut situierten Wohnanlage gewohnt, der verdient 5.000 Euro und wird sich für 400 Euro mit mir auf einen Versicherungsbetrug einlassen. Also bitte, das ist ja, das ist doch krankhaft, ist doch das. Dann hat gesagt, der Nachbar sagte, ja, ich habe 1.500 Euro Geldstrafe bekommen, aber wenn Sie die Frau Hagers jetzt noch ein paar Mal verhandeln und ich immer wieder als Zeuge kommen muss, dann habe ich mein Geld auch wieder. Und macht seine Späßchen drin. Der Nachbar, der lacht drüber und sagt, ja, das wird noch ein paar Mal Zeugengeld und ich habe meine Geldstrafe wieder herinnen. Und ich meine, das sind ja Unmengen von Geldern, wenn ich mal überrechne, was der graphologisches Gutachten, ein Schriftgutachten, das kostet ja einiges an Euros. Mhm. Sicherstellung, der lässt den Gutachter auftanzen, dann lässt er die von der Bank auftauchen, dann lässt er den, also ich muss schon sagen, ich habe mindestens schon 20 Zeugen gehabt, dann ist es bei ihm bis jetzt noch nichts rausgekommen und es lässt den Karo nicht, er lässt nicht locker von mir. Gibt es irgendjemand, der ihn den Tod wünscht? Was heißt den Tod wünschen? Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Pohlmann, ich habe ein bisschen Angst, bin ich ehrlich, ich habe Angst, dass er mir, wenn er merkt, er kommt mir nicht an die Wäsche und es ist für mich, der Staatsanwalt ist genauso alt wie ich. Ich habe mir dann auch natürlich ein bisschen recherchiert über den, der Neugier halber, weil ich mir denkt habe, so ein Mensch kann nicht von natürlicher Basis entstehen, bin ich ganz ehrlich. Und habe dann auch ein bisschen nachgeschaut und ich habe ihm das auch dann im Kopf vorne lassen und sage, ja, habe ich gesagt, Verfassung, weil der hat ja dann Bücher geschrieben. Er war am Anfang ja nur ein Ding, damals 2007 war er vielleicht einen oder zwei Monate im Dienst. Und es war mir unerklärlich, wie kann ein Staatsanwalt, der jetzt ein oder zwei Monate im Dienst ist, gleich 100 Mannschaft auf eine Familie losschicken. Wie geht es? Ja, sonderbar. Und das habe ich ihm zu Anwalt gegeben. Ich habe es ja noch mitgekriegt gehabt, in der Vernehmung bei der Polizei haben sie ja die Polizisten untereinander schön unterhalten. Dann sagt der andere, den kriegen wir schon leicht um den Finger, der ist nicht lang im Dienst. Das habe ich dem Staatsanwalt auch dann zu Anwalt gegeben. Sag ich, dürfen Sie das überhaupt? Sie sind doch noch gar nicht so lange im Dienst. Was bilden Sie sich ein? Was Ding? Sag ich, ja, ich habe doch nur gefragt. Ich kann doch normal fragen. Ich kann halt auch nicht, bin ich ganz ehrlich, wenn ich halt irgendwo mal Praktikum mache, darf ich kein Auto nicht lackieren, wenn ich kein Lackierer nicht bin. Und so habe ich ihn ganz vernünftig gefragt, sag ich, wenn ich jetzt ein oder zwei Monate im Dienst bin, wenn ich jetzt ein oder zwei Monate... Ja, dann ist es naheliegend, dass der nämlich nur für diesen Zweck dort eingeschleust worden ist. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, Herr Pohlmann, ich habe vorhin über diesen Staatsanwalt rausgekriegt. Und wenn ich dann das rausgekriegt habe, ich habe dann telefonisch, ich habe mir nichts gedacht, weil ich bin am Anfang jetzt wieder hintergekommen und habe da wieder angerufen und da wieder angerufen und die ganzen Menschen, die mir am Anfang geholfen haben, die haben dann am Telefon entweder geschnauft oder sie haben keine Zeit mehr und es ist fix aufgelegt worden. Wie gesagt, das wird er auch nicht am 2. Dezember. Ich mag den Menschen wirklich nichts Schlechtes nachsagen und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass uns der mit Absicht eingefahren ist. Aber mir ist es halt so vorgekommen, bin ich ganz ehrlich, als wäre uns der mit Absicht eingefahren ist, dass wir mir ums Leben kommen. Ich habe nur zu meinem Verlobten gesagt gehabt, in dem Moment, wo ich dann wieder ein bisschen Ding habe, gesagt, sag mal, wieso kann das sein, dass uns der mit Absicht eingeschossen ist? Weil es gibt normal, wenn ihr einen Unfall baut, gut, es kann sein, dass ich Schreckmoment habe und dass ich im Auto sitzen bleibe, aber der Mo ist mindestens 20 Minuten im Auto sitzen bleiben und ist nicht einmal ausgestiegen. Hat nur gewartet, leben die noch oder leben die noch nicht mehr? So ungefähr. Und ich meine, am Anfang, das hat ja doch auch zwei, drei Minuten sind lang, ist eine lange Zeit, wenn man Schmerz spürt. Wir sind mit dem Auto gesessen, ich habe nur mit meinem Kopf, weil mit dem Körper konnte ich mich schon nicht mehr bewegen, habe mir zu meinem Verlobten übergeschaut und habe gesagt, was redest du noch? Und er schaut mir anfangs zum Wanner und sagt, ja, das hat die Leben und lebst du an? Und sage, ja, wenn es aus ist, sage ich, bitte helf mir aus dem Auto, ich kriege keine Luft mehr. Weil das ist wie wenn einer so Gift irgendwie eine, du hättest das ganze Auto und durch die Rippen, ich habe nicht mehr atmen können. Er hat mit seiner kaputten Hand heute mal die Autotür noch aufgerissen, weil das ist so, da ist mir so eingeschossen, weil dass ich mir Autotür nicht mehr aufmachen habe. Ich habe dann den Schlüssel im Knie drinnen Stecker gehabt, weil das durch den Motorblock, durch die Bucht, hat den Motorblock in die Armatur reingedrückt. Und wer damit dann raus hat, ich bin vielleicht eine Minute gestanden und dann hat es mich gelassen. Es hat dann mindestens 15 Minuten dauert, Minimum, bis der Notarzt daherkommen ist. Ja, sonderbar. Und heute ist das ein Versicherungsbetrug. Heute legt er mir das aus als Versicherungsbetrug. Ich bin ohne Scheinwerfer gefahren, also beziehungsweise ohne Licht haben wir aber einen Scheinwerfer noch ausgebaut, der Polizist. Sie sollten jetzt mal diese Telefonnummern wählen und wenn Sie niemanden erreichen, rufen Sie mich nochmal in einer Stunde an. Frau Greta und den Herrn Putzhammer. Sollte die jetzt probieren am Sonntag, macht das nichts, Herr Pullmann? Nö, das sind Bekannte von mir. Die Frau Greta auf jeden Fall, die können Sie immer anrufen. Frau Greta sucht ja nach solchen Fällen. weil wir gesagt haben, ich weiß gar nicht, ich meine, das hat bei einer jetzt schon so lange gedauert, einer das zu mir erklären und dass ich überhaupt einmal einen Menschen gefunden habe, der mir da zuhört. Weil ich habe wirklich nicht gerechnet, dass es nur irgendwen gibt, der wo sie da... Per Zufall, ich habe dann auch halt nach dem Staatsanwalt gesucht gehabt, auch wieder durch das und per Zufall steht dann das von Erna drin. Und man denkt, das kann ja gar nicht sein. Wenn welche Webseite? Von Ihnen. Wie heißt sie? Das war, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe da unter Staatsanwälte nachgeschaut. Weil Endzeiter? Ja, irgendwas mit End was. Endzeiter.de. Genau, richtig. Das sind doch auch Filme. Da kann man auch. Da habe ich das von Erna gelesen und darum habe ich dann, hab ich mir gedacht, jetzt rufe ich da mal an. Vielleicht ist irgendwo ein offenes Ohr und per Zufall ist an ans Telefon gegangen. Ja, weil ich ja glücklicherweise meine Grippe noch überstanden habe. Eine böse Grippechen in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht mehr, ob ich da herum überhaupt Fuß fassen konnte, sowieso nicht. Möglichkeiten, dass man abhaut, dass man sagt, man lässt alles liegen. Wie gesagt, die ganzen Möglichkeiten sind irgendwie ringsum. Ich sage, es ist auch so, mittlerweile ist es so, ich kann auch gar nicht mehr großartig drüben fahren. Entweder ist das Auto kaputt, erst ist das Auto ganz, dann springt das Auto nicht mehr an, dann geht es wieder nicht. Das Auto ist ein normaler Mittelklasse-Fahrweg, also wegen die gehen müssen und funktionieren von heute auf morgen nicht mehr. Also das ist alles irgendwie, man kommt sie in der Wohnung, man kommt sie überall irgendwo beengt vor. Haben Sie denn irgendwelche Dokumente als... Datei auf dem Computer, die Sie mir zusenden können? Auf dem Computer habe ich gar nichts, Herr Pullmann, weil erstens einmal kenne ich mich nicht aus mit dem Computer überhaupt nicht, nur halt so meine Seiten, die wo ich mir gern anschaue und ein bisschen nachblätter. Aber Dateien, wie gesagt, der hat, wie er ihm das vorgehalten hat, ich habe ja dann nochmal Hausdurchsuchung gehabt. In dieser Zeit von 2007 bis jetzt habe ich ungefähr die fünfte Hausdurchsuchung und ich suche dann immer wieder was, anscheinend an Beweisstücken oder Schriftstücken, was ich vielleicht noch aufnehme. Ich denke nicht, dass die nach Beweisen suchen. Ich denke nicht. Ich denke, dass die was ganz anderes wollen. Ich weiß nicht was, die kommen immer wieder. Das ist von heute auf morgen steht der Polizist vor der Tür, Hausdurchsuchung. Ja, aber die suchen doch sicherlich nichts. Das müsste man doch heraushören. Wenn die damals schon nichts gefunden haben mit 100 Leuten und haben vielleicht in Wirklichkeit bei ihnen eine Ablauschanlage eingebaut oder irgendetwas manipuliert, ich weiß es ja nicht, dann ist doch naheliegend, dass man sie dort terrorisieren will, verdrängen möchte. Die Elektrogeräte damals, wo wir gewohnt haben, die ganzen Elektrogeräte, also ich meine, ich habe da wirklich Zeitzeugen, sind auch meine Kinder, die das bestätigen können. Ich meine, es waren auch gute Elektrogeräte, keine neuen nicht, aber auch keine schlechten nicht. Das ist alles kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum, aber in dem Haus ist, ob Mikrowelle, ob Fernsehen, das war alles puff gemacht. Das hat puff, puff, puff. Darum sage ich, ich bin dann auch psychisch verrückt geworden, weil man denkt, das kann doch nicht sein, dass meine Gegenstände auf einmal kaputt gehen. Ja, dann ist das doch wohl... Ist da vielleicht irgendwas schiefgelaufen bei Ihnen im Hause? Vielleicht hat man bei Ihnen mal probiert, ob man mit einem dieser Schüsseln bei Ihnen mit vielleicht einer ganz neuartigen Form von Strahlen Gegenstände kaputt kriegt. Und dann musste man da wohl vielleicht mal was untersuchen. Herr Pullmann, ist auch nicht ausgeschlossen, ne? Sie haben doch da gegenüber so einen großen Turm, oder? Erstens einmal habe ich den Turm und zweitens einmal dadurch, dass ich sehr, sehr offen bin, was Engeln betrifft, was Sonstiges, also für mich selber schon früher, bevor das passiert ist. Ich bin für sowas sehr, sehr offen. Und es ist dann wirklich so, schon bin ich wahrscheinlich noch verrückter geworden. Was heißt verrückt? Mein Mann sagt immer zu mir, du bist nicht verrückt. Wahrscheinlich hast du schon vorwärts schauen können. Das war vielleicht mein Problem. Es hat puff gemacht, Fernsehen kaputt, puff, Waschmaschine kaputt, puff, Mikrowelle kaputt, puff, Ofen kaputt. In welcher Zeit? Das alles in der, bei mir haben sie, ich konnte es einer wirklich, Herr Pullmann, ich könnte es Ihnen beweisen, bei mir haben sie Fotos, ich habe Fotos gehabt, die haben sich aufgelöst, habe ich jetzt noch da. Dann nehme ich einen Autoschlüssel nach einer Zeit, ich konnte nicht mehr neben Menschen stehen, weil die Menschen dann gemeint haben, ob ich von irgendeinem Magnetloch um mir rum bin, weil jedes Mal, wenn sie sie neben mich gestellt haben, haben die Gänsehaut bekommen. Also das war eine Zeit, das ist... Ich habe immer wieder gemeint, mir schießen irgendwie 1000 Volt durch den Körper. Wo die gesteuert worden sind, weiß ich nicht. Aber man hat es wieder gemacht. Und der einzige Doktor, der hat mir damals geholfen, der hat mir Tabletten gegeben. Da war das für 2 Stunden alles normal. 2-3 Stunden hat das angehalten. Da habe ich dann auf einmal denken können. Da war alles wieder so, wie die normale Alexandra früher war. Und danach habe ich keine mehr gekriegt von dem Doktor. Das waren aber pflanzliche. Aber die ganzen... Pflanzliche Tabletten? Pflanzliche Tabletten habe ich gekriegt von dem und dann war alles wieder gut. Das waren 2-3 Stunden, da war ich auf einmal, ich habe mir ehrlich gedacht gehabt, das ist wir, Sie können einer das nicht vorstellen, Herr Pullmann, Sie sind 6 Monate lang im Dauerrausch, 6 Monate ein Zustand, wo man sagt, der Körper dürfte eigentlich schon gar nicht mehr leben, die Seele nicht und der Körper nicht. Dann gibt mir der Doktor eine Tablette, Das hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, ich sage jetzt von dem Zeitding. Auf einmal war, ich habe denken können, ich habe meine Zahlen im Kopf gehabt und das Schlimmste war ja für mich in dieser Zeit, ich konnte Formeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spezi angelangt habe oder irgendwas zum Trinken, egal was ich berührt habe, ich habe die ganzen Formeln von den Gegenständen im Kopf gehabt. Und wie ich dann die Tablette gekriegt habe, konnte ich wieder denken, Moment mal, 1 und 1 ist 2. Und dann habe ich halt den Doktor gefragt, ob ich bitte nochmal so Tabletten haben kann. Sagte er, weiß leider selber nicht mehr, wer die Kosten haben. Das war nur so ein Probepackerl. Hat der Doktor Ihnen die von sich aus gegeben? Ja, aber er hat mir noch Teig gehabt. Also der hat mir dann war das vielleicht gespielt? Man wollte gucken, wie man sie in diesen Zustand bringt und ob die Tabletten, die angeblich pflanzlich sind, ob die das wieder korrigieren. Also nach dieser Tablette muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Pohlmann, mir ist es richtig toll gegangen. Also für das, dass der Körper so kaputt war und nichts mehr registrieren konnte. Und auf einmal kann man 2 Stunden denken. Das ist wie, wenn Sie sagen, Sie stehen den ganzen Tag unter Drogen, den ganzen Tag, man weiß nicht mehr, was man macht. Und auf einmal kriegt man Tabletten, man denkt dann 2, 3 Stunden normal. Man kann auf einmal wieder denken, ha, ich bin jetzt so und so alt, ich bin da und da geboren, ich habe das alles im Kopf. Eine andere Person erzählte mir, sie wäre in einen Unfall verwickelt worden. Also sie hätten einen Unfall mit wohl verschuldet, dann hätte sie Blutabnahme bekommen sollen und stattdessen hat der Arzt ihr eine Flüssigkeit eingespritzt. Wie, Herr Pohlmann... Und dann kam es, dass am nächsten Tag ihr schon die ersten 2 Zähne ausfielen. Sie hat heute kaum noch Zähne oder gar keine mehr im Mund und Haare fielen ihr auch aus. Ich habe ein Mittel bekommen im Notarzt, weil Sie gerade auf das Thema hinspielen. Ich habe an dem 2. Dezember, wo ich den Unfall gehabt habe, sagt der, weil da war die Polizei, das war eigentlich ganz, ganz eigenartig. Die haben mich nicht mehr aus dem, also ich bin in den Notarztwagen gelegen und die sind dann nicht weggefahren. Also ich bin nicht sofort ins Krankenhaus gekommen, die sind dann nochmal ungefähr 10 Minuten dort gestanden. Da ist eine Blutentnahme gemacht worden und dann hat der Polizist gesagt, der Doktor, der war ein bisschen eigenartig, aber nicht unsympathisch, sagte, ich habe der Frau schon das Mittel, also ein Mittel gegeben. Und nachdem war es eigentlich, was heißt Ding, ich hab keinen Schmerz mehr gehabt, aber ich habe auch keinen... Das Mittel schon gegeben? Ich habe da ein Mittel, irgendwas, aber er hat auch gesagt, das fällt unter das BTMG. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt gehabt, Herr Pohlmann, ich weiß es nicht. Die haben uns dann aus dem Krankenhaus förmlich rausgeschmissen in dieser Nacht vom Unfall. Wir sind dann an dem gleichen Abend, wo das passiert ist, sind wir auf Station eingeliefert worden und da hat uns der Pfleger... Und jetzt raus, so raus sofort, weil mein Mo und ich sage immer, mein Mo, es ist mein Verlobter, aber für mich ist es mein Mo. Der hat dann gesagt, hat mir kuscheln und so ein bisschen zusammen, weil es uns gefroren hat, also nicht sexuell oder so, nur das halt, das wird aber, er hat es erwischt, nie. Und der Doktor unten hat dann noch gesagt, nein, das ist schon in Ordnung, dass sie noch ein bisschen beieinander hängt. Und der Pfleger hat uns aus dem Krankenhaus mitten in der Nacht geschmissen. Mitternacht? Der hat uns in der Nacht, also das war am Anfang der Früh, um 7 Uhr auf die Nacht ist der Unfall passiert, mit den ganzen Untersuchungen, weil ich habe ja dann eine gekrümmte, die haben ja Angst gehabt, dass die Wirbelsäule auch angebrochen ist, was dann mit dem CT zum Glück dann zum Ausschließen war. Und da hat uns dann der Pfleger mitten in der Nacht um 1 in der Früh aus dem Krankenhaus rausgeschmissen. Welche Uhrzeit? Um 1 in der Früh. Um 1 in der Früh? Ja, aber mit dem Taxi, weil ich habe da noch meinen Gap-Beitel, den habe ich nur dabei gehabt. Fahren Sie denn da irgendwo in Behandlung oder sowas, haben gelegen? Na, das Problem war dann, im Krankenhaus, dann hat es Kosten, dadurch, dass wir mir ja keinen normalen Arzt nicht aufsuchen können, weil es BG-Arzt ist, Belegschaftsarzt, das ist, wenn du halt einen Unfall hast und bist dann berufstätig, dann musst du zu einem BG-Arzt gehen. Und der Doktor, wo wir dann unten waren, der war für mich so eigenartig, der wollte mich nicht mehr aus der Praxis rauslassen. Der wollte mir wieder in das Krankenhaus, wo ich damals auch mit meinem Wahn ein Ei geliefert worden bin, wollte mir der eine Sticker. Dann habe ich auch natürlich Angst gehabt und gesagt, nein. Dann sagt er, ich lasse jetzt nicht mehr aus der Praxis raus. Dann habe ich gesagt, ja, ich versprich's ihm, ich fahre jetzt heim, pack mein Zeug und gehe ins Krankenhaus. Habe ich nicht gemacht. Das ist, ich traue mich nicht einmal mehr zu einem Doktor, die ganz ehrlich, Herr Pohlmann, ich habe einfach Angst davor. Ich sitze lieber daheim, wie gesagt, habe mit meinem Partner nicht mal ein Paracetamol-Tabletten, wenn ich Schmerzen habe mit den Rippen, wenn ich sage, es geht gar nicht mehr. Ich habe ein angeborenes Gelenkrheuma, dass ich sage, dass ich mir ja Ibuprofen 800 nehme, aber zum Doktor traue ich mich nicht mehr. Ich habe Angst vor dem, was ich bekomme. Ich weiß es nicht, ich muss ehrlich sagen. Ich habe durch das, dass ich die Tabletten damals und das alles mitgemacht habe, Und Mai dann sagt, pass mal auf, du kriegst von der Versicherung Schmerzensgeld, weil du ja den Unfall hattest und du musst aber fleißig zum Doktor gehen. Ich kann nicht zum Doktor gehen, ich habe einfach Angst davor. Ich halte lieber meine Schmerzen daheim aus, bevor dass ich irgendwie gehe und lass mir was geben. Der letzte Nervenarzt hat mir Tabletten gegeben, sagt er, da war ich noch berufstätig, bin ich Lastwagen gefahren, sagt er, da können Sie schon Lastwagen fahren. Sag ich, Conny, da tut es den Verkehr nicht beeinträchtigen, wenn ich die Tablette nehme. Sagt er, ach nein, in keinster Weise, Sie können da fahren. Und an dem Tag habe ich dann nicht mehr in die Arbeit müssen und habe halt auch Tabletten ausprobiert. Und ich bin da eine Viertelstunde vom wie sagt man, Verlobter, der hat auch noch gesagt, Schatz, ich gehe weiter. Ich konnte nicht mehr gehen, ich bin an einem Fleck dort gestanden und habe mich gar nicht mehr bewegen können. Und dann, wo ich die kompletten Tabletten weggelassen habe, also ich gehe nicht mehr in ärztliche Behandlung oder so, seitdem ist mein Kopf wieder ein Dinger abgefangen. Vorher ist das nicht mehr gegangen. Ich traue mich nicht zum Zahnarzt gehen, ich traue mich nicht zum Ding, ich gehe sogar keinem Doktor nicht mehr. Und seitdem, dass ich bei keinem Doktor nicht mehr dort bin und mich nicht mehr untersuchen lasse, seitdem ist meine Psyche heimgekehrt. Ich kann wieder denken, ich kann alles wieder. Ja, aber dann nehmen Sie doch erstmal die Telefonnummer zur Hand und versuchen mal die Frau Greta zu erreichen. Mhm. Frau das Claudia Greta. Sollte ich ja den ganzen Vorfall auch schildern oder sollte ich irgendwie wirklich. Also dann, Sie können es ja kurz schildern. Weil Sie haben da jetzt doch ein bisschen, was heißt ein bisschen, doch einiges mitgebracht. Ich kann auch Sie erstmal informieren. Das war ganz nett, Herr Pohlmann, nicht böse gemeint, aber rufen Sie dann in einer Stunde nochmal an, ja? Oder in einer Stunde rufen Sie die Frau Greta an. Ich probiere es in einer Stunde mal bei Erna, Herr Pohlmann. Ja. Und dann rufe ich die Frau Greta auch. Ja. Das war ganz nett. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mit Erna einen kleinen Hoffnungsschimmer wieder finden kann. Ja, sicher. Kein Problem. Da war ich sehr, sehr dankbar. Ja, bis dahin, auf Wiedersehen. Danke, tschüss.